Zachäus. Zachäus war ein kleiner Mann und er war reich. Und sein Geld kotzte ihn an. Denn alle seine Geldfreunde waren keine guten Freunde. Das Geld hatte sie verdorben. So suchte der arme, reiche Zachäus einen guten Menschen. Er hatte von Jesus gehört. Jesus ist in Jericho. Viel Volk läuft hinter ihm her, so dass der arme kleine Zachäus Jesus gar nicht sehen kann. So ist das oft. All die Leute um Jesus herum, die Christen, die verdecken den wirklichen, lebendigen Jesus. Sie lassen ihn nicht durchscheinen. Meinst du denn, Jesus würde aus dir so herausleuchten, dass ein Mann wie Zachäus Jesus sehen könnte, wenn er zu dir kommt? Bist du denn ein Jesus? Oder bist auch du einer von denen, die so tun, als ob und die Jesus ganz verdecken?